Wien 2, Böcklinstraße 32 bis 34. Wohnung von Robert und Alice Duschnitz. Robert Duschnitz wurde am 17.07.1888 in Slanica, Slowakei, geboren. Er war der Sohn von Benedikt Baruch und Cecilia Duschnitz und verheiratet mit Alice, geborene Kleinmann. Die Familie lässt sich laut Genie.com bis auf einen Favel Nehemia Duschenes, ca. 1560 bis ca. 1609, zurückverfolgen. Vorfahren sind auf den alten jüdischen Friedhöfen in Prag und Wien begraben. Robert und Alice Duschnitz hatten eine Tochter, die rechtzeitig nach England entkommen konnte. Susan Beil, eine Nichte von Robert Duschnitz, überlebte mit falschen Papieren in Budapest. Robert und Alice wurden am 20. Mai 1942 nach Malitrostenitz deportiert und am 26. Mai 1942 ermordet.